Kundgabe 1061. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.08.1939. Sammeln geistiger Güter. Bauwerk. Grundmauern. Dessen sollt ihr immer gewiss sein, dass der Vater im Himmel euer Flehen erhört, so es dem Heil eurer Seele gilt. Ihr müsset euch aber allzeit befleißigen, die Sünde zu meiden und Gottes Willen nachzukommen. Und dann ist euch auch die göttliche Hilfe sicher. Verheißet doch der Herr denen seinen Segen, die nach ihm trachten. Je inniger sich euer Herz dem göttlichen Heiland zuwendet, desto reichlicher bedenket euch der Herr. Und so ihr euer Erdenleben in ständiger Verbindung mit ihm lebt, fließet göttliche Gnade euch ungemessen zu. Denn es will der Vater im Himmel euch geben alles, was euer Herz begehrt. Wie viel mehr so euer Sehnen ihm allein gilt. Die Vaterliebe umfasst euch alle und ist immer zu geben bereit. Doch wer seiner nicht achtet, der wird dann dieser Liebe nicht teilhaftig werden. Und sein Leben auf Erden wird der Seele wenig Vorteil eintragen. Ein nennenswerter Erfolg aber ist es, so der Mensch sich, seiner Kraft aus Gott bewusst, jederzeit dem Vater anvertrauen, ihn befragen und Antwort erhalten kann. Er sammelt so gut um gut für seine Seele. Er sammelt, was Bestand hat, bis in alle Ewigkeit. Er lässt ein Bauwerk erstehen, unvergleichlich wertvoll und beglückend. Er baut sich gleichsam sein geistiges Heim aus und fügt Stein um Stein zusammen, denn der göttliche Baumeister selbst unterweiset ihn und sorget, dass fest und unzerstörbar sind die Grundmauern und dass der Mensch nicht Gefahr laufet, in grundlosem Boden zu versinken. Und so strebet vor allem nach innerster Verbundenheit mit Gott, auf dass ihr würdig werdet seiner väterlichen Betreuung und niemals ohne Hilfe bleibt. Denn es liebt der Vater seine Kinder und er steht ihnen bei in jeder Not. Amen.